1. Joshua Brach Fruem Morgan Auf, Worauf in und al Israeliten von Schittim Sum Jordan Zogen, Am Dort zu Ubernachten, Bever Sie den Fluss Ubequerten. 2. Nachdem Dree Tage Vergangen Waren, Begaben Sich Die Bean Ten in Das Lager, DM Vok Die Notwendigen Anweisungen zu Geben. 3. Sie Befallen DM Vok, Iren Standort zu Verlassen und Der Bunslade des Herrn zu Folgen, Sobald Sie Sahen. Das die Levitischen Priester Sie Trugen. 4. Debi Sultan Sie Jedoch einen Sicherheitsabstand von etwas 2000 Ellen einhalten, den Richtigen Weg zu erkennen, da Sie die Streck zu vor noch nie bereist hatten. 5. Joshua forderte das Volk auf, sich zu heiligen, da der Herr folgenden Tag or sergewohnlich Wunder unter ihnen vollbringen word. 6. Anschließend weis Joshua die Priesteren, die Bunslade aufzunehmen und dem Volk voren zu gehen, woraufhin Sie den Befehl unmittelbar ausführten. 7. Der Herr versichert Joshua, das in diesem Tag vor den Augen ganz Israels erhohen word, damit Sie erkennen, das im Ebenso beistehe wie zu vor Mos. 8. Joshua sollte den Priesten, die Bunslade trugen. Befehlen, Rand des Jordan stehen zu bleiben, sobald Sie das Wasser erreichten. 9. Daraufhin forderte Joshua die Israeliten auf, Herren zu treten, die Wort des Herrn, Eyes Gottes, entgegen zu nehmen. 10. Erklart, Sie Worden daran erkennen, dass ein lebendiger Gott in ihrer Mitte sei, der die verschiedenen Völker des Land sicher vor ihnen vertrieben word. 11. Die Bunslade des Herrn der Gesamten oder Word ihnen nun verangehen, warend Sie den Jordan überquerten. 12. Zu diesem Zweck sollten Sie's Wolfmanner auswahlen, wobei jeder der Stamm Israels durch ein Person vertreten sein must. 13. Sobald die Priester mit der Bunslade den Jordan betreten, word das von oben Kommende Wasserstoppen und sich wie ein Wall aufstauen. 14. Als das Volk schließlich sein Zelti Verlius, den Jordan zu überschreiten, schritten die Priester mit der Bunslade und der Spitze des Zuges voren. 15. Obwohl der Jordan waren der gesamten Erntezeit Hochwasser 30, erreichten die Priester das Ufer und torchten ihr Fass in das Wasser ein. 16. In diesem Moment blieb das Herb fließend Wasserstehen und stort sich weit entfernt bei der Stadt Adam auf, waren der restlich Fluss zum Toten Meer hinwollig abfloss. 17. Waren das gesamte Volk auf trockenem Boden gegenüber von Jericho hin überzog, blieben die Priester mit der Bunslade fest in der Mitte des Flussbetts stehen, bis all die Überquerung bindet hatten.